erhobenen Haupten und Messerschnitt marschieren wir voran. Es lassen die Gesichter und somit eine neue Zeit bricht an. Wir fahren wieder mit. Ja!